Heute mit Dominik. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Fachmagazin für Warum ist Nintendo eigentlich so scheiße? Ja, da könnte ich... Nummer, was haben wir eigentlich? 13, oder? Ja, 13. 13! Oh, am Freitag Gott. Noch dazu aufgenommen. Ja. Scheiße. Das hätte uns doch jemand vorher sagen sollen. Ja, ging alles schief jetzt wahrscheinlich. Die erste Aufnahme, die nicht aufnimmt oder sowas. Es geht alles schief. Anders als sonst oder so. Ich weiß nicht. Ja, aber Nintendo, gutes Stichwort, gleich geschickt eingefädelt von mir. Jetzt habe ich es richtig gesagt, obwohl ich es eigentlich falsch rum sagen wollte. Ja. Du weißt schon, so, jetzt darf ich sie mal an die Beke titten und so. Ach so, ja, das war ja noch Altschulsachen, das war echt gar nicht schlecht. Ja. Kennt ihr das noch, RTL Samstagnacht, der nette Saturday Night Abklatsch mit eigenem Charme? Ja. Zwei Stühle, eine Meinung. Sehr gut. Ja, oder anders? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Sport. Okay, aber wir wollten zurück zum Nintendo 3DS, weil wir haben jetzt irgendwie das Ding mal so eine Woche lang rumgetragen und tragen uns daher mit weiteren Meinungen. Aber, aber nur kurz, nicht wieder eine Dreiviertelstunde. Ja, nur kurz. Also wir sind inzwischen auf Level 7, wir haben das Level Cap vom Street Pass erreicht. Ja, wobei nicht das Level Cap von Street Pass, sondern das Level Cap von Street Pass Quest. Ja, Street Pass Quest, es gibt ja Street Pass Puzzle, oder? Und Street Pass Quest. Nee, es ist ja viel komplizierter, weil Street Pass an sich ist die Technologie. Und die App, die du jetzt als Street Pass kennst, die heißt Street Pass Mi Plaza. Genau. Oder Mi Plaza Street Pass oder wie auch immer. Und in diese Street Pass Mi Plaza gibt es wiederum zwei Spiele, die da heißen Puzzle-Gedöns, Puzzle Swap und Quest. Genau. Ja. Aber nee, Quest heißt Street Pass Quest wirklich. Ja, auch nochmal. Puzzle Swap heißt auch Street Pass Puzzle Swap, glaube ich. Ich glaube schon. Whatever. Auf jeden Fall kompliziert. Genau, aber damit haben wir uns viel beschäftigt. Also immer den 3DS rumgetragen. Man kann ja sonst nichts machen mit dem Ding, ja. Und haben auch andere Leute getroffen, also ich zumindest. Irgendwie 3 insgesamt. Ich habe jetzt mittlerweile 2 insgesamt. Einen Michael Jackson und einen, der mir dann auch gleich auf Twitter gefollowt ist. Aha, okay. Ich habe ja meinen Twitter-Account als... Statusmeldungen, wenn ich jemanden treffe. Ja, ich habe kein Ad davor geschrieben. Wahrscheinlich kapiert es dann keiner. Das ist mein Twitter-Account. Ich möchte twitter.com/map, weil es ist kurz genug, um reinzupassen. Ah, du bist einfach das nur so als Follower-Action benutzen. Der langsamste Follower generierende Welt. Ja. Ja. Ist ganz nett eigentlich so, aber es ist halt irgendwie nach wie vor, man kann nichts mit dem Ding machen. Ich habe es halt immer in der Hosentasche, weil ich halt relativ viel zu Fuß gehe und dafür gibt's halt Coins und diese Coins, die kann man dann für sinnlose Dinge ausgeben. Aber so insgesamt, Ja, und in dem Kontext ist es mir aufgefallen, dass es mir immer abgestürzt ist. Also ich hatte schon so einen Bluescreen bekommen, habe ich auch vertwittert. Also ein Bluescreen, der so ein schwarzer Screen ist, nur unten. Ja. Und der aber auch Daten verliert, interessanterweise, weil bei diesen Three-Pass-Quest-Geschichten man die Leute ja dann gleich einsetzen muss. Mhm. Und dann kann man sich so Helden kaufen für diese Münzen, weil man so rumläuft, die man ja so kriegt, wenn man so rumläuft. Und die waren dann weg alle. Also ich habe da irgendwie so meine ganzen 20 angesparten Münzen in Helden investiert und die waren dann alle weg, nachdem es abgestürzt ist. Und das war natürlich schon auch so ein, eigentlich so ein No-No-Erlebnis wieder an der Stelle. Da musst du 2 Tage lang mindestens 500 Meter jeweils zu Fuß gehen für diese Münzen. Das finde ich auch total perfide wieder von Nintendo, so das Angenehme mit dem Guten zu verbinden. Ja, so. Aber ich denke, du kriegst Münzen auch für Spielen, also nicht nur fürs Rumlaufen. Also ja, aber für Rumlaufen kriegt man am meisten. Ah ja. Tja, also ich habe mich irgendwie nicht in Monkey Ball und Street Fighter mehr reingespielt, weil Street Fighter ist halt irgendwie ein Street Fighter und da bin ich gerade nicht so in Stimmung. Und Monkey Ball geht mir ähnlich, weil so die Basislevels sind so ein bisschen langweilig gewesen und dann wollte ich nicht in die schwierigen, weil hatte ich nicht viel Lust. Die Minigames haben sie verbockt diesmal, das hat auch keinen Spaß gemacht. Ja, deswegen kann man jetzt gar nicht fundiertere Informationen rauslassen. Also ich bin da echt auf dem... Ich habe noch ein Spiel gefunden, für das sich diese Konsole wirklich lohnt. Okay. Ja, für mich, ja, das ist nämlich Face Raiders in der Tat. Weil ich habe irgendwie so Landtagswahl, am Wochenende habe ich Politikerfotos einfach fotografiert mit Face Raider und dann irgendwie Mappos abgeschossen. Das hat auch was für sich. Ja. Also kann man nicht bestreiten, dass das toll ist. Aber ja, genau. So Face Raider, das allein dafür lustig. Lohnt, weiß ich nicht. Nee, insgesamt nicht. Man hat es halt jetzt dabei und macht irgendwie so komische Austauschgeschichten und mal gucken, genau. Bis da irgendwie Spiele kommen und ich sehe das nach wie vor schwierig. Es gab auch eine kleine Twitter-Diskussion mit Amerika. Oh ja, du hast mit Cable von Panic irgendwie ausführlich diskutiert, warum der 3DS jetzt toll oder nicht so toll ist. Genau, und der Cable war eher auf der Positivseite, so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ja, und ich ja, wie ihr schon gehört habt, nicht so. Und was mir aber dann noch eingefallen ist, ist schon eher so, dass es irgendwie einfach so, es ist halt alles und nichts an der Stelle. Ja, es ist so, du musst immer ein Feature oder so rauslassen, damit du das Ding benutzen kannst. Und ich hätte eigentlich ehrlich gesagt, wenn man schon diesen 3D-Trip macht, dann eben lieber so voll 3D-Action gehabt und einen Schnitt. Und das wäre, glaube ich, wirklich ein schönes Produkt gewesen. Also wirklich nur so ein Retina 3D-Screen oben, links, rechts Controls und halt nur 3D-Spiele und dann voll da drauf. Na, ich könnte jetzt noch ein Fass aufmachen und meine These in den Raum stellen, dass Nintendo ja eine Softwarefirma ist, während Apple oder auch Microsoft eine Hardwarefirma ist in Sachen Spiele. Aber lass mal lieber mal. Ja, ihr seid wahrscheinlich eh schon gelangweilt. Vor allem, wir können es ja auch nicht empfehlen, also warum solltet ihr euch noch mehr damit beschäftigen an der Stelle? Ihr könnt ja irgendwie in den Kommentaren noch Sachen fragen, wenn ihr wollt. Dann merken wir, dass ihr euch das noch interessiert. Ansonsten habe ich schon genug monologisiert letztes Mal. Und wenn er in den Kommentaren sagt, dann meint er auf Twitter. Genau, also auf Twitter oder auf natürlich Audiokommentar, Audiobuch und so weiter. Weil das ist. Aber ich sage auf Twitter, weil ich geschickt zum nächsten Thema überleiten wollte. Ach so. Dass da ist die Twitter-Dickbar oder Quickbar. Wie sie heißt, ist nicht mehr. Genau, sie haben es doch wieder abgeschafft, die Damen und Herren von dem Twitter. Die Twitter-Menschen. Genau. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, nutzt ihr nicht die offizielle Twitter-App oder habt ihr nicht genutzt oder habt ihr nicht geupdatet? Also da gibt es ja auf auch. Auf dem iPhone wohlgemerkt? Genau, auf dem iPhone, nicht auf dem iPad. Auf dem iPad kamen die da nicht vorbei. Was es war so. Ersten Overlay und dann im ersten Update schon vom Overlay ein bisschen weiter nach oben verschoben. Eine kleine schwarze Flugzeuganzeige, die irgendwie Trends und Werbung eingeblendet hat. Also so ein bisschen Werbung. Ich weiß nicht. Im Prinzip halt so eine Anzeige, wie man sie eben im Flughafen für Departure und Arrivals sieht, so mit Klappgedöns. An sich ja ganz schick. Optisch? Ja, also rein grafisch jetzt ganz okay, aber was halt angezeigt wurde, diese unsäglichen Trends und die Promoted Trends, was halt so, du kannst halt Twitter Geld zahlen dafür, dass sie halt so behaupten, du würdest jetzt trenden. Ja. Und da sind halt dann so, also die Sachen, die man definitiv nicht sehen will im Regelfall, ganz oben in der ersten Version noch direkt über allem, dass man gar nicht wegmachen konnte und in der zweiten dann, dass man es wenigstens wegscrollen konnte. Und jetzt haben sie nach diverser Aufregung der Twitter-Gemeinde gesagt, okay, das scheint wohl jetzt so nicht so gut anzukommen hier, obwohl wir euch ja eigentlich nur weiter immersen wollen in unserer tollen Twitter-Informationswelt. Und es war doch nur nett gemeint und wir überlegen uns mal was anderes und bis dahin tun wir das mal weg. Ja, komische Aktion insgesamt. Also dann ist wirklich wegzumachen jetzt noch, ist schon auch, ich weiß nicht, ich finde es so schön, dass es weg ist an sich. Aber es ist auch so eine halbgare Reaktion, finde ich. Also ich weiß nicht genau. Also ich kann mir noch vorstellen, dass da demnächst auch noch mehr so Scheiße kommt. Ich weiß nicht. Also kann natürlich gut sein. Umgekehrt gibt es zumindest Gerüchte, dass es hinter den Kulissen auch personelle Konsequenzen gab aus dieser Quickbar-Geschichte, dass einer der ehemaligen leitenden Angestellten von Square jetzt zurück zu Twitter gegangen ist. Und so gesagt hat, so hier geht's aber nicht mehr so weiter und quasi den CEO da entthront hat. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, inwieweit das substanziell war, aber es scheint schon zumindest angekommen zu sein, dass das jetzt nicht so super ankam mit dieser Quickbar. Und ja, man kann mal das Beste hoffen. Ansonsten muss man vielleicht sich doch noch einen Identica-Account machen. Ja, das ist ja noch wieder ein ganz anderes Fass, weil so diese, dass ich auf Twitter so einschießen will eigentlich, aber da ist halt Twitter im Endeffekt wie eBay. Es ist ein Anbieter, da sind alle und da ist der Unterdruck noch zu gering, um zu wechseln in irgendeiner Form und selbst dann wird es wahrscheinlich fraglich, solange es umsonst bleibt. Ja. Nun ja, alles wird besser, auch das iPad. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet und jetzt so nach einer Woche rumhantieren und irgendwie noch Zubehör ausprobieren, kann man noch so ein bisschen mehr dazu erzählen. An sich muss ich sagen, ich bin nach wie vor sehr überzeugt von dem haptischen als hätte ich bei einem haptischen Gefühl gesagt, das macht keinen Sinn. Ja, von der Haptik. So vom Haptischen her bin ich total überzeugt, sozusagen. Es liegt besser in der Hand und es hat wirklich so das Gewicht weniger, was vorher genervt hat. Mhm. Was ein sehr schönes Zubehör ist, ist der HDMI-Out-Adapter. Da haben wir irgendwie gestern ein bisschen Spaß gehabt und den Beamer mal angeschlossen und so geguckt, wie das dann so auf großer Leinwand aussieht, wenn man so ein iPad irgendwie mit Infinity Blade und was nicht alles betreibt. Und macht durchaus ganz schön Lust. Ja, also ist jetzt vermutlich nicht so der Durchschnittsanwendungsfall, dass man da irgendwie auf dem Beamer mit dem iPad spielt, aber ich kann überzeugen so. Ja, das hat schon was mit so einem Device einfach anstecken. Und ich finde auch interessanterweise ist es angenehmer, als jetzt irgendwie ein Laptop oder sowas da anzustecken, weil halt die ganzen Optionen wegfallen. Weil standardmäßig geht irgendwie Mirroring an und wenn die App irgendwie was anderes kann oder so getrennt, dann funktioniert das auch. Und das ist irgendwie macht einen anderen Eindruck. Ja, selbst bei Mac, wenn man den irgendwie noch im externen Monitor anschließt, in irgendwas Größeres, um was hinzubeamen, hast du doch immer so ein bisschen Setup-Geschichten und so die ganze Ecke. Und ja, ist schon für mich eine ganz nette Tendenz, ja, dass auch der Teil irgendwie einfach mal funktioniert, so wie gedacht. Ja, es ist auf jeden Fall unkomplizierter, so in der Bedienung, in Sachen, ich schließe das mal einen Beamer an. Was man allerdings auch merkt, ist, dass er schon auch ziemlich Strom frisst. Mhm. Ja, also da kannst du schon zugucken, wie die Batterie doppelt so schnell plötzlich nach unten tickt, wenn da der Beamer mit dran hängt. Ja. Ja, aber auch so Performance ansonsten war ja auch nach wie vor schick. Also bei Infinity Blade gab es ein paar Frame-Drops mal am Anfang und so, aber so insgesamt war das schon auch sehr flüssig und irgendwie auf der Größe fällt dann noch einmal mehr auf, wie nah das schon an der Xbox 360-Grafik wäre an der Stelle, finde ich. Ja, also das ist mir jetzt ein Stückchen zu weit gesprungen, so zu sagen, es wäre nah an der Xbox 360. Also da ist schon nochmal meines Erachtens schon mal ein Unterschied, aber es ist zumindest eine sehr beachtliche Grafik. Ja, also die in der nächsten Generation vielleicht dann schon die aktuellen Konsolen überholen kann, ja. Aber so, es ist definitiv beachtenswert, wenn man so überlegt, da habe ich hier so ein Gerät, das ich in einer Hand bequem halten kann und einfach mal hier so ein HDMI anschließen und dann habe ich so die gleiche Grafik oder fast die Grafikleistung von so einem Gerät, das normalerweise bei mir im Schrank steht. Ja, finde ich schon schick und nach wie vor eben so die Entwicklung, es wird einfach jedes Jahr weitergehen, dass da mehr Power reinkommt und ja schon ja, auch. Gerade so mit dem nächsten iPhone dann auch. Ja. Ich meine, gleichzeitig da kann man auch auf der anderen Seite so einen Wermutstropfen hinterherwerfen. Man hätte ja auch denken können, dass die berühmten Telltale Games dann vielleicht mit dem iPad 2 und der verbesserten Performance überall endlich irgendwie spielbar in der spielbaren Geschwindigkeit sind. Die uns schon länger hören, erinnern sich so bei iPad Launch gab es Sam & Max dazu. Mhm. Und da hatte man sich gedacht, oh schön, Adventure auf dem Ding, passt ja super. Aber die Jungs von Telltale haben irgendwie halt so wenig Plan von dieser 3D-Programmierung, dass sie halt echt ultra lahm sind. Sie sind auf dem Desktop scheiße lahm im Verhältnis. Ja, also ob das jetzt wenig Plan von 3D-Programmierung im Allgemeinen ist oder eher speziell, was diese Devices angeht. Also auf dem Mac war es genauso. Also ich habe jetzt echt so, ich spiele Back to the Future jetzt auf meinem Mac Pro mit der neuen Grafikkarte, weil zu Hause ist mir das ein bisschen zu muffig. Und bei Monkey Island war das genauso auf der PC-Version. Da musste ich auch abschalten. Das sind schon unterschiedliche Größenordnungen, weil auf dem ersten iPad hat das Ding halt irgendwie nach einer Minute so zum Stottern angefangen, dass es echt nur noch ein Frame pro Sekunde war und irgendwie das Audio ausgesetzt hat. Das hat bei mir 7 Max auch gemacht. Ja, ja. Auf dem Desktop. Ja, ja, es war besser, aber ich hab's also auf der Xbox haben sie es irgendwie durch die Qualitätskontrolle gelassen. Deshalb habe ich es dann im Endeffekt auf der Xbox gespielt. Aber so auf den Computergeschichten hat alles immer so ein bisschen gestockt und war ein bisschen off. Und die Grafik ist ja eh nicht so polygonlastig oder texturlastig. Also für mich ist das schon so ein Qualitätsmangel bei Telltale. Ich will sagen, auf dem iPad war das alles noch viel schlimmer als sonst überall. Ja. Also zumindest mein Eindruck. Und jetzt haben wir halt mal geguckt, wie sieht es denn jetzt auf dem iPad 2 aus? Und es ist besser, aber es ist auch noch nicht gut. Ja. Es ist nach wie vor so, dass wenn irgendwie Soundeffekte passieren, dass dann plötzlich die Grafik zuckelt für 5 Sekunden oder so. Und insgesamt ist das jetzt nicht überragend. So. Also gerade wenn du vorher so Infinity Blade drin hattest, ja, und dann irgendwie warum ruckelt das denn jetzt? Aber, ja. Was ich ultra schade finde, weil eigentlich das ideale Device für Adventures. Also ich spiele Adventures auf dem Ding viel lieber als auf dem Computer, weil das ist irgendwie relaxed irgendwo rumliegen und dann so Point and Click und langsam die Story genießen. Ist einfach angenehmer, wenn du nur so ein kleines Tablet hast, anstatt wenn du irgendwie mit deinem Stuhl vor deinem Schreibtisch vor deinem Computer sitzt. Ja, so ist das. Ja, genau. Und sonst noch irgendwas? Du hast ja jetzt deine Woche iPad gehabt. Es ist halt, es verschwindet halt so als Gerät. Ja, also wie halt das erste auch schon. Du nimmst das jetzt nicht mehr so wahr als das iPad, sondern das ist einfach so das Ding, das du immer dabei hast, wo die ganzen Apps drauf laufen. Ja. Also wenn du verstehst, was ich meine an der Stelle. Es ist irgendwie, ich bin mir dessen jetzt gar nicht so bewusst, dass ich so ein iPad 2 jetzt benutze. Ja, okay. Auch wenn ich merke, dass es halt jetzt besser in der Hand liegt und leichter ist und teilweise auch, dass es schneller ist. Es ist einfach, es ist unsichtbar, mehr oder weniger. Mhm. Das ist ja auch genau das, was so toll ist an dem Ding. Ja, und Kamera und so auch nicht groß in Verwendung wahrscheinlich. Nee. Oder? Also das ist halt so, ist halt jetzt dabei. Man könnte, ist ja von der Qualität her jetzt nicht so berauschend, dass man da irgendwas mitmachen müsste. Leider eben zu berauschend. Ja, gerade wenn es dunkel ist. Ja. nee, aber ansonsten. Jo, iPad. iPad. Ich kriege ja meins hoffentlich irgendwann mal demnächst. Es gibt im Moment so komische Bestrebungen über das Internet. Bin mal gespannt, ob dieser Kanal funktioniert. Und ansonsten wird es irgendwie am 15. abgeschickt und dann kommt es halt irgendwann mal, wenn es ankommt, was ja irgendwie eine Woche später ist. Hm. Abgeschickt mit 2P. komische Bestrebungen aus dem Internet. So. Wo wir schon bei seltsamen Geräten von Apple sind und so und Apple grundsätzlich. Die WWDC wurde jetzt angekündigt. Ja. Und nach 5 Minuten konnte man auch noch Tickets kaufen. Und nach 10 Stunden konnte man keine Tickets mehr kaufen. Mhm. Also ich bin ja sehr froh gewesen, dass diese Ankündigung so in einem netten Zeitfenster für uns stattgefunden hat. Genau, das war so ungefähr 11 Uhr morgens bei uns. Ja. Weil wir hatten ja schon gedacht, dass man sich irgendwie wenn die Zeit naht, also wir hatten schon ausgemacht, dass wir die Tickets gleich kaufen, sobald es irgendwie geht, falls es irgendwie zu einer Tages- und Nachtzeit passiert, wo wir uns gegenseitig nicht erreichen, dann wird einfach mal gekauft, anstatt nicht, weil wir schon befürchtet haben, dass es eine gewisse Geschwindigkeit vorlegen wird. Und die 10 Stunden sind schon auch happig, ja, nicht mal einen ganzen Tag. Sind schon ganz amtlich, ja. Also ich meine, wenn du so überlegst, ausverkauft war es dann bei uns so gegen 12 Uhr, also Mitternacht, da war dann auch so ein bisschen Tag noch übrig in Amerika. Ja. Insofern. Die Scherze, dass es ausverkauft war, haben schon eine Stunde oder zwei danach begonnen und waren dann immer schön auf Rickroll und Ähnliches gelinkt. Also es war ähnlich wie heute am 1. April so. Ja. Aber es hat halt auch nicht geholfen, eben für diese Entwicklerkonferenz, die WWDC ja ist, irgendwie einfach gleich in der Woche danach die Videos und die Folien online zu stellen. Es ist nach wie vor ein Andrang da, das irgendwie für mich auch schon unbegreiflich, ja. Gerade wenn du so die Entwicklung mitgemacht hast von damals, als es noch in San Jose war und es irgendwie 600 Leute waren oder so, bis heute, dann ist das schon seltsam. Und ja. Es gibt ja Leute, die extra nach San Francisco fahren, obwohl sie kein WWDC-Ticket haben, nur um so zum Netzwerken und Socializen. Ja. Ja, also ich finde, für uns ist es immer ganz klar, dass wir da hinwollen und es auch sehen wollen. An sich ist es jetzt keine Notwendigkeit für den entsprechenden Entwickler. Also die Videos plus das Material, was man so kriegt, langt eigentlich auch. Es ist wirklich, also man kann spannende Dinge dort in den Labs erleben und machen, also wenn man wirklich konkrete Probleme gelöst haben will, was man sonst nicht machen kann. Mhm. Aber das geht halt auch nur einmal im Jahr an der Stelle und meistens hat man schon einige der Probleme halt in gewisser Weise gelöst, bevor, also dass das Problem genau in den Zeitraum fällt, ist teilweise selten. Für uns ist es halt so ein Richtungsding, ja. Wir wollen halt wissen, was so ansteht und was Apple in Zukunft macht und dann wirklich so einfach in die richtige Richtung entwickeln, was wir machen. Ich glaube auch, dass das Hauptding ist, dass du irgendwie so, dadurch, dass du halt irgendwie eine Woche an diese Wissens-Firehose, an den Feuerwehrschlauch mit Apple-Informationen angeschlossen bist, da irgendwie den ganzen Tag nur da rumhängst, kriegst du ein gutes Gefühl dafür, wo die Reise ungefähr hingeht. Und das ist, glaube ich, wichtig und das ist ein Vorteil. Ja, wir haben Termin noch gar nicht gesagt, also 6. Juni bis 10. Juni, glaube ich, also genau. Die Woche halt. Genau. Auf alle Fälle wieder und alles an sich wie gehabt. EWDC. Ja. Es gibt wieder Mac Design Award, aber halt auch wie auf der iPhone-Seite nur, was im Store verkauft wird. Also da haben sie. Naja, das ganz ist jetzt ein irreführender Vergleich, so wie, weil für das iPhone kann man sonst eh nichts kaufen. Ja. Fast, ja, also mal Jailbreak außen vor. Aber so da die Einschränkungen zu machen, Mac-Apps nur die, die im App-Store sind, ist schon auch so ein bisschen, aber war mit zu rechnen. Ja, ja, genau. Also das war eher so der Eindruck, also dass dann damit zu rechnen ist, dass halt am Store vorbei halt jetzt eigentlich nichts mehr Relevantes passiert, wenn es nicht eine große Firma ist, die halt einen Import macht, dann wird die auch mal berücksichtigen. Aber ansonsten ist Apples Fokus schon eher so auf, mach mal alles auf so, wie wir das denken. Und ja, also die Reise ist irgendwie klar. Was auf der WWDC selber ansonsten passieren wird, ist noch relativ unklar. Irgendwie so die Zukunft halt. Die Zukunft, genau. Und die großen Gerüchte sind ja, es gibt kein iPhone, kein neues. Ja, kann schon passieren, ja. Also wenn sie genug anderes Zeug haben, über das sie reden können, dann müssen sie da nicht auch noch das iPhone vorstellen. Ja. Das können sie auch eine Woche später machen. Ja, das ist ja immer so der spannende Moment. Es wird da auf alle Fälle eine Keynote geben in irgendeiner Form und die Frage ist, was dann da inhaltlich passiert. Dadurch, dass Line dann mehr oder weniger releasefertig ist, kann man da nochmal ein bisschen drüber heizen. Man kann iOS 5 vorstellen, wovon ich schon auch ausgehe oder zumindest dann im zweiten Teil oder irgendwo auf dieser Konferenz wird man als Entwickler was über iOS 5 hören und wenn man es als Entwickler hören wird, werden sie auch vorne dran das packen, weil sie eh wissen, dass inzwischen bei der Entwickler-Community, da ist ja nichts mehr dicht. Also da brauchen sie gar nicht mit NDA anfangen. Also wenn sie da was erzählen, dann weiß es danach auch die Welt in Auszügen. Ja, aber ich denke, dass iOS 5 jetzt nichts bedingt, was ein neues iPhone unbedingt bräuchte, vermutlich. Also so das, was man so Gerüchte halber hört, irgendwie Cloud und was nicht alles und so, dafür brauche ich jetzt im Prinzip kein neues iPhone. Ja, es gibt auch aktuell ja wenig Hardware-Lücken an den Geräten. Also es ist jetzt eigentlich alles so drin, was man sich so vorstellen kann. Es wird irgendwie demnächst dann schneller werden und vielleicht kommt natürlich noch irgendwas super Tolles obendrauf, aber gerade das iPhone mit dem hochauflösenden Display und der geilen Kamera und der Möglichkeit, mobilen Hotspot zu machen, da ist wirklich so, feature-technisch ist jetzt einfach eigentlich mal rein Hardware-Feature-mäßig ist es schon gut, ja, der Rest. Ja, also sie können die halt irgendwie sowieso schon auf der WDC jetzt einbläuen, Dual-Core-ARM-Prozessor supporten bitte, weil es gibt ja das iPad 2 jetzt schon und wenn dann das iPhone kommt und die jedenfalls warten, bis es da Quad-Core gibt, dann ist es halt im Prinzip ein Aufwasch. Ja, da müssen sie da nicht extra WWDC-mäßig drauf warten oder Rücksicht nehmen, sondern sagen einfach nur hier so Blocks API benutzen für alles, was du irgendwie machst. Dann ist es auf dem iPad 2 schnell und dann später vielleicht auf dem iPhone 5 auch. Insofern, ich glaube nicht, dass das iPhone 5 großartige Entwickler-Auswirkungen hat dieses Jahr. Nö, glaube ich auch nicht. Ja. Naja, ich freue mich drauf trotzdem. Ist einfach schon auch anstrengende, aber schon auch ganz, ganz einfach angenehme Zeit, sich das zudröhnen zu lassen von den ganzen Sessions und von dem, was da so geboten wird. Ja, definitiv. Ja, da gibt man gerne das Geld aus. Wenn man darf. Ja, wenn man darf. Ja. Ja, du hast hier einen Fremdkörper hineingesetzt in unsere schöne Fanboys-Blase. Ja, eine Honigwabe. Eine Honigwabe. Erzähl doch mal was zur Honigwabe. Ja, das ist ja dieses tolle Ding, weißt schon, das jetzt auf den Android-Tablets kommt, also die Version von Android, die jetzt für Tablets gedacht ist, 3.0, und jetzt für den Xoom das erste Mal so an den Start kommt, ist ja, der Xoom ist glaube ich jetzt schon erhältlich in Amerika, oder? Nahezu jetzt. Also es gab schon in kleinen Mengen zumindest und dann gab es ihn wieder nicht kurz und jetzt gibt es ihn glaube ich wieder oder so. Genau. Ja, irgendwie was war da. Genau, und da ist jetzt die letzte Woche so die Kuh durchs Dorf gejagt worden, dass Google eben in diesem schönen offenen Android-Betriebssystem sich dazu entschlossen hat, es nicht mehr schön und offen zu machen, sondern jetzt mal die Quellen für Honeycomb ein bisschen unter Verschluss zu halten, aus eigener Aussage, weil wir haben jetzt ein paar Shortcuts gemacht da drin und wir wollen nicht, dass Entwickler damit rumspielen, was aber irgendwie dem ganzen Open-Source-Gedanken konträr steht. Also es ist, nur um das jetzt nochmal klarzustellen für mich auch, weil das hört sich ja irgendwie total seltsam an. Es ist in der Tat so, dass Honeycomb, also der Android X.x, keine Ahnung, was da die Versionierung so ist. Ja, 3. Punkt irgendwas. 3. Punkt irgendwas. Mhm. In der Tat gar nicht Open Source ist. Genau. Aktuell ist das Ding nicht Open Source. Du hast keinen Zugriff auf den Quellcode, der entsprechend jetzt vom Betriebssystem für die 3.0 da ist. Du hast Zugriff auf ein SDK, wo du dagegen programmieren kannst. Mhm. Ja. Klar. Und weiß ich nicht genau, wie relaxed man da reverse-engineeren könnte wieder an der Stelle oder nicht. Aber das ist ja alles irgendwie von der Idee her nicht der offene Gedanke, so der den Google da so verkauft hat. Auch an ihre Open Handset Alliance Leute ist ja auch schon eher so, okay, wir machen da ein gemeinsames Ding und ihr könnt so viel customizen, wie ihr wollt, weil es ist offen und da könnt ihr an jeder Stelle schrauben. Und jetzt kommt halt Google auch eher mit der Seite, wir brauchen eine einheitlichere Experience an der Stelle und wir brauchen immer ein bisschen Führung. Wobei das ist jetzt was anderes als das Honeycomb-Issue, weil Honeycomb sagen sie ja so, ja, es ist irgendwie noch nicht fertig und Source gibt's, wenn das irgendwie aufgeräumt ist. Und das, was du gerade meintest mit dieser Open Handset Alliance, die eben vorher schon Source Drops bekommt, damit sie customizen kann und relativ zeitnah dann eben auch Updates fahren kann, das ist in der Tat jetzt eine andere Entwicklung, wo Google eben auch sagt so, hey Jungs, jetzt hier so, jetzt mal irgendwie nicht da so in den Ericsson-Button so groß draufkleben bitte, sondern irgendwie mal ein bisschen drauf gucken, dass das so Google Experience bleibt. Ja. Genau, also da ist halt eine Ansage stattgefunden in die Richtung. Wie genau da die internen Abläufe sind, kriegt man natürlich von außen auch nicht so ganz mit, weil es ja schon auch in der Open Handset Alliance eben ein paar Player gibt, die entsprechend besser bestückt werden als der Rest, so ungefähr. Also das gibt's da auch noch. Aber so das, was so durch die diversen Artikel durchdringt, ist schon eher die Ansage, dass Google ein bisschen den Daumen drauf haben will, jetzt genau. In Zukunft. Und, also die Drohung ist auch so, wenn ihr hier nicht das so macht, wie wir das wollen, dann bekommt ihr halt dann sowas später. Ja, ist ja alles nett und offen und toll. Also da ist halt so da bricht halt das Kartenhaus an der Stelle schon ziemlich in sich zusammen, das Google da argumentativ für sich verwendet hat. Ich meine, ich habe es immer schon für übertrieben gehalten, die Art und Weise, wie das durch die Gegend gebrüllt wurde. Ja, weil ich denke schon auch, dass du so ein Produkt nicht groß stabil halten kannst, wenn du nicht entsprechende Maßnahmen machst, also wenn du nicht entsprechend das Ding auf Linie halt hältst, und das hat man auch in den verschiedenen Android-Geschichten gesehen, also die haben sich alle ihre eigenen Adressbücher und so weiter dazu programmiert, hier noch mussten dann wieder migrieren auf den Hauptzweig, und das ist ja auch so ein Fass ohne Boden, aber es war halt schon so im Endeffekt die Platzierung von Android an der Stelle, ja, es war schon so die Ansage, okay, das sind wir. Wir sind so der Baukasten und wir wollen, dass eben die Welt nicht so ein drakonischer Ein-Anbieter-Platz wird. Ja, das ist ja so auf der Google I.O. auch gefallen, letztes Jahr, glaube ich, sogar noch. Und jetzt ist halt so der Umschwung, wir wollen aber doch mehr kontrollieren. Kann man weiter beobachten. Ich fand's nur auch erwähnenswert, weil gerade so, man ist ja immer schon so Zielscheibe mit diesem geschlossenen iPad-Weltvernichtungsplan, den man da so unterstützt. Ich meine, deine Stories aus der Schlange letzte Woche auch, die haben ja auch Ähnliches gezeigt, und das ist schon auch, dieses Platte ist offen Argument funktioniert. Also das ist ja relativ eingängig irgendwie, wenn man das so immer wieder runterbetet und nicht weiter reinguckt. Und wenn es da doch auch ganz klar spürbare Veränderungen gibt, finde ich die erwähnenswert. Auch für mich Android ansonsten nicht so interessiert, nach wie vor. Ja, so ist das. Gibt's auch Moco eigentlich noch? Ja, also Migo hat eine entsprechende, auf der Migo-Fanboy-Seite war so eine entsprechende, wir sind aber immer noch offen, Meldung, die natürlich auch eher traurig ist dann, aber so wenn man so ein bisschen sucht nach dieser Honeycomb-Open-Source-Ecke, dann findet man auch den Artikel auf den entsprechenden Seiten, die dann auch weitermachen. Was ich ganz nett fand, auch so eine kleine Anekdote, dass wohl Facebook an dem Android-Device arbeitet oder gearbeitet hat und da jetzt auch nicht so begeistert davon ist, dass sie vielleicht dann nochmal irgendwie durch Google durch müssen, wenn sie irgendwas machen wollen in die Richtung. Weil die wollen quasi so ein Facebook-Phone bauen, so mit Android drunter. Phone oder Tablet, ich weiß es nicht genau. Ich habe mehr Informationen hat man da auch nicht gefunden. Das war mehr oder so ein 2- oder 3-Zeiler von einem Bericht. Also da ist die Quelle auch nicht dick, aber ich meine, ist ja für Facebook eher die Hölle, weil da die doch Konkurrenz sind auf der Ebene. Und da ist so der Open-Source-Aspekt, glaube ich, ein wichtiger, dass man sich überhaupt drauf einlässt. Jetzt hätten sie sich oder haben sie sich in gewisser Weise darauf eingelassen und zack, ist es schon eher so mitgehangen, mitgefangen-Ecke. Ja, also kann man gespannt verfolgen, wie viel auf die Schnauze fliegen da so passieren wird oder nicht jetzt. Ja. Ja, also das Gelächter ist natürlich schon auch groß von Gruber und Co. jetzt. Aber ja, also das ist so, da wird sich, halt eh geschossen. Dass sich gegenseitig da antrollen, das bringt die Welt jetzt auch nicht unbedingt weiter. Ich meine, man kann nur festhalten, dass das irgendwie alles scheiße, nur in unterschiedlichen Richtungen und Graden. Ja. Das führt jetzt auch gleich nahtlos weiter. Dein Part. Genau, ist das alles scheiße. Und es begab sich diese Woche, dass der Regierungssprecher, oder wie er auf Twitter auch heißt, @Recksprech. Ich muss mir das immer noch vor Augen führen, dass ein heute Moderator jetzt Regierungssprecher ist. Ja, dass der Seibert jahrelang die Wahrheit verkörpert hat als öffentlich-rechtlicher Nachrichtensprecher und jetzt halt die Regierungswahrheit verkündet. Die Wahrheit. Ja. Also das ist kein Unterschied. Insofern Dass das überhaupt erlaubt ist. Naja, egal. Naja, auf jeden Fall dieser nette Herr mit dem ZDF-Gesicht, der ist jetzt Regierungssprecher und twittert unter @Recksprech. Und es begab sich, dass er auf Twitter exklusiv sozusagen oder zumindest zuerst verraten hat, dass Frau Merkel nach Amerika fahren möchte, woraufhin sich ungefähr 20 Minuten lang Gespräche in diesem Maße entwickelten. Ja, lange DAPD. Herr Dr. Stegmanns, muss ich mir jetzt in Zukunft einen Twitter-Account zulegen, um über relevante Termine der Kanzlerin informiert zu werden? Also beziehe mich konkret auf die Ankündigung des Regierungssprechers, dass die Kanzlerin in die USA reist. Also im Infogeschäft wissen Sie, viel hilft viel. Aber ich glaube nicht, dass wir bislang irgendwo geizig gewesen sind mit Informationen gegenüber Ihnen, dass jemand, der von Ihnen an eine Information herankommen wollte, am Ende überrascht wurde, dass wir irgendwelche anderen Kanäle bevorzugt bedient hätten. Aber als professioneller Kunde unseres Hauses gehen wir natürlich davon aus, dass Sie bei Twitter insofern dann auch eingeloggt sind, ja. Also jedenfalls sagen wir umgekehrt, wir fänden es nicht schlecht, wenn Sie Kunde bei uns wären. Also ich muss das, also es geht, diese Twitter-Nachrichten haben ja auch Nachrichtenwert. Die sind ja auch durchaus schon in Mitteilungen aufgegangen. Twitter ist nicht sicher. Also ich habe vorhin geguckt, schnell im Internet, bevor ich hier reingegangen bin. Also es gibt zahlreiche Beispiele für Fälschungen von Schauspielern wie Martina Gedig bis hin zum Dalai Lama. Wenn ich das jetzt lese, kann ich davon ausgehen, dass das, was dort getwittert wird, wirklich sicher ist. Also verstehen Sie, das kann ja auch durchaus Folgen haben. Und wenn mir gestattet ist, ich darf vielleicht noch einen Satz des Innenministers Thomas de Maizière, ehemaligen Innenministers, zitieren, der schreibt, der in einem Interview sagte, wer mit Twitter seine stündlichen Bewegungen der Öffentlichkeit mitteilt, kann nicht erwarten, dass der Staat ihn vor der Erstellung von privaten Bewegungsprofilen schützt. Also ist auch die Frage der Sicherheit. Ist die Sicherheit in diesem Fall gewährleistet? Also das, was technisch möglich ist, haben wir gewährleistet. Wir wissen um die Risiken des Internets. Sollte irgendjemand Zweifel haben, ob eine Twitter-Nachricht des Regierungssprechers echt ist, dann empfehle ich einen kurzen Anruf beim CVD. Grundsätzlich ist unsere Erfahrung, dass dieser Twitter-Dienst sehr gerne angenommen wird. Und da wir nicht nur ein Presseamt, sondern auch ein Informationsamt der Bundesregierung sind für alle Menschen in Deutschland, hielten wir es für richtig, diesen Weg zu wählen. Ja, es ist inzwischen nochmal so ein Lachflash bekommen. Aber eigentlich ist das gar nicht lustig. Also nee. Auf so vielen Ebenen so schlimm und also die Sicherheit von Twitter in Frage zu stellen und dann im selben Satz zu sagen, ich habe vorher kurz im Internet nachgeguckt, welche Quellen hast du da benutzt und wie sicher sind die gerade gewesen? Oder? Also es ist ja so, also erstmal Sicherheit wird ja da, also da werden ja irgendwie 28 Dinge jeweils als Sicherheit bezeichnet, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, genau. Also einerseits kann ich mir denn sicher sein, dass alles, was von AdRec-Sprech kommt, auch tatsächlich von AdRec-Sprech ist. Ja. Ja. Ja, schon, also aber so nicht ganz, aber schon so auch. Ja. Wenn du dir halt anguckst, worauf sich diese Menschen sonst so verlassen, wenn es kommt dann im Laufe dieser 20 Minuten auch noch sehr schön ans Tageslicht, dass halt so die Alternative, zu es über Twitter zu erfahren, an der Stelle ist, man hat es per E-Mail bekommen. Ja, man ist auf diesem E-Mail-Verteiler von der deutschen, vom Regierungssprecher und man bekommt dann per E-Mail die Mitteilung. Ja, und es ist ja nicht so, als könnte man E-Mails oder Absender deren fälschen. Ja. Nee. Die sind total sicher. Ja, genauso wie ein Fax. Genau. Weil das ist dann das zweite Mittel der Wahl. Oder auch die Webseite natürlich auch, die ja auch nochmal zitiert wird in dem Ding. So. Wobei die vergleichsweise zu Fax und E-Mail relativ schwer zu fälschen wäre. Ja. Ja, das ist schon auch schwierig. Ich meine, sprachlich finde ich es aber von beiden Seiten her lustig, weil es wäre schon schön, wenn sie da eingeloggt wären, war so dieser. Ja, wenn sie Kunde bei uns und wären. Und Kunde bei uns jetzt. Er hat wahrscheinlich gemeint, den Folgeantrag gestellt hätten oder so, oder? Ja. Später in diesem Hin und Her geht es dann auch nochmal so, Kunde, Follower oder so, ja. Also mit Kunde meint er tatsächlich Follower an der Stelle. Und es ist einfach so. Man hat Mitleid mit der Regierung an der Stelle schon fast, weil die Presse halt anscheinend noch weniger versteht von dem, was sie da tun. Ja, aber schon auch super schwierig. Ich habe es komplett durchgeguckt, mit die Ruhe, mit der er diese Fragen beantwortet da. Also ja. Ist schon auch, also da ist schon auch eine ganz gute Stoik da am Start. Na gut, aber der macht den ganzen Tag nichts anderes. Also das ist der stellvertretende Regierungssprecher an der Stelle gewesen. Macht den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwie stoisch auf Presseanfragen zu reagieren. Also zu dem Zeitpunkt fällt mir dann immer wieder Westwing ein, wo so ein bisschen so Situationen auch beleuchtet werden von der Seite, die halt irgendwie Informationen verteilen will. Und es ist ein... Nein, aber wenn man sich diese ganzen Oberflächenlächerlichkeiten mal ausblendet und dahinter guckt, dann ist es echt schön oder interessant zu sehen, wie über 20 Minuten hinweg im Laufe dieser Pressekonferenz die Hauptstadtpresse um ihre Nachrichtenhoheit bankt. Ja, das ist... So. Also ich hätte es noch plumper ausgedrückt. Aber ihr sprecht gar nicht mehr mit uns jetzt und deswegen. Ja, nein, aber vor allem, ihr sagt es uns nicht zuerst. Ja. Das ist so die Sache, ja. Und an der Stelle ist es halt echt, die merken jetzt gerade, dass ihnen so die Fälle davon schwimmen in Sachen, wie schnell sich eine Nachricht verbreitet und was dann Exklusivität bedeutet und wie schnell sie eigentlich sein müssten, wenn sie wirklich schnell sein wollten. Ja. Ja. Und was das halt dann im Umkehrschluss so für sie und ihren Arbeitsprozess bedeutet. Also die Art und Weise, wie sie da reagieren, wirkt auf mich ähnlich kalt erwischt wie die Musikindustrie damals. So irgendwie total auf... Das ist irgendwie noch... Also die ganze Haltung da dran auch. Ich meine, es gibt ein paar valide Argumente da drin natürlich, klar. Also dass wenn da so eine Meldung rausgeht und dann wird die Weiterverbreitung, das ist eine Falschmeldung, dann geht hier schon mal die Hölle los, wenn es wirklich durch die Medien durchgeht. Das ist auch zu Recht so. Ja, und die grundsätzliche Frage nach diesem einen Aspekt, ob man diesen Informationen an der Stelle vertrauen kann, ist auch irgendwie... Die ist okay, ja. Aber es ist halt in einer anderen Haltung gestellt. Es ist schon eingeschnappten. Der Punkt ist aber auch der, die Frage nach der ob diese Nachricht jetzt authentisch ist, die ist okay. Aber die stellen sie sich halt über andere Nachrichtenwege nicht. Ja. Und das ist halt genau der Punkt. Weil wenn ich jetzt wollte, dass eine Falschmeldung in der Zeitung erscheint, mit der ich gegebenenfalls an der Börse unglaublich viel Geld verdienen kann, dann würde ich da eine gefälschte E-Mail oder ein gefälschtes Fax hinschicken. Ja? Würde ich mir irgendwie die Nachricht, also würde ich mir so besorgen, wie sowas aussieht und die E-Mail-Adressen, wo sowas hingeht und dann ab dafür. Ja? Ja. Also das wäre jetzt, glaube ich, nicht sonderlich schwer, wenn man sich so vor Augen hält, wie die Ablaufprozesse so sind. Ja, und da ist Twitter dann potenziell eher schwieriger. Ja? Ja, da muss ich dann Recksprech Underscore oder so registrieren und den Leuten weismachen, dass ich es bin, ja. Gut, das ist natürlich schon ein realistisches Sicherheitsbedenken, dass die jeweiligen Journalisten, die da arbeiten, aus Versehen einen falschen Account followen oder sowas. Ja? Also, Inkompetenz ist definitiv ein berechtigtes Bedenken. Ja? Ja, aber das kann man so natürlich an der Stelle nicht sagen. Aber es ist trotzdem klar. Also irgendwie, ich habe mal im Internet gesucht und da war Rechtsprecher gestanden und dann, also, dass die selber die Technik so in dem Griff haben, um dann zu erkennen, das ist wirklich Twitter, es ist wirklich die Rechtssprecherseite und so weiter. Die Seite ist es eigentlich. Aber es ist eine Klienten, auf die Klientenseite an der Stelle. Aber ja, eben auch keine Neuentwicklung, weil sie haben halt E-Mail und Fax auch nicht sehr weit im Griff, dass sie das wirklich authentifizieren können. Ja, aber es ist halt irgendwie diffuser, weil es ist halt einfach nur so eine Webseite irgendwo. Aber sie wollen ja auch ein Kunde werden und sich einloggen für die Public Timeline, um sie anzugucken, damit die authentisch und sicher ist. Klicken Sie doch mal auf unsere Homepage. Auch dieser Verweis nach dem Messier an der Stelle mit bist doch selber schuld, wenn du Post-Piracy-Spack bist. Also da hat er halt in seinem Archiv mal so gesucht nach Twitter und dann irgendwas rausgesucht, ja, also was möglichst böse klingt. Das hatte ja nichts mit dem zu tun, was passiert. Ja. Also ich empfehle, das ganze Ding sich anzugucken, weil es ist so seltsam, es ist so eine andere Welt an der Stelle. Man weiß gar nicht genau, wo man da starten soll, irgendwie sich komisch zu fühlen und irgendwie Ja, es ist definitiv interessant. Ja. Ja. Wir haben jetzt irgendwie vor 2 Wochen schon angekündigt, dass es jetzt bald einen neuen Podcast zum Thema Fukushima gibt von Nikolas und Herrn Flugbeil. Ja, also Nikolas Seemark, Elementarfragen. Genau. Den gibt's jetzt. Und wenn man irgendwie noch ausreichend nicht deprimiert ist, dann sollte man sich den anhören. Ja, auch zeitnah lohnt sich, weil die Situation ändert sich ja nach wie vor relativ. Wobei, also der Podcast ist schon relativ zeitunabhängig, weil der ist einfach so deprimierend. Der ist in 20 Jahren auch noch deprimierend, glaube ich. Ja. Da möchte ich nochmal nachsetzen, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon tun, weil ich ja bei dem ersten Podcast, also der noch auf den Elementarfragen eben lief zu Tschernobyl, gemeint habe, so, er hat so eine neutrale Art und da meinte ich wirklich die Art, wie er erzählt, die angenehme Redensweise und die wirkt relativ abgeklärt und so. Ja. Ich meinte nicht, dass er eine neutrale Person ist für diesen Sachverhalt, weil er natürlich aktiv in der Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. der Präsident ist und halt schon eher der Meinung ist, das ist alles nicht okay und definitiv in der Anti-Atom-Lobby. Also das braucht man auch nicht verheimlichen an der Stelle. Es war auch bei mir aber auch nicht so gemeint mit neutral, sondern ich finde es einfach interessant, die Seite zu hören und auch ich unterstelle ihm schon eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise an der Stelle. Es ist jetzt nicht so. Ja, aber das ist wieder da macht ihr lieber bitte eure eigene Meinung darum. Das ist schwer genug aus dieser. Ja, das kann man sowieso niemand abnehmen, sich die eigene Meinung irgendwie zu bauen. Ja. Aber ich denke auch zu dem Thema finden sich momentan auch ganz schwer gemäßigte und objektiv anmutende Experten, weil das Thema hat so Potenzial, einen relativ schnell in irgendein Lager zu portieren und von dem aus man dann argumentiert. Ja, da finde ich auch mal ganz interessant, wie dann das entsprechend abgekanzelt wird, auch die gegenseitigen Lager an den Stellen. Also gerade so auf der, so wie die Atom, also Kernenergiegegner, wie die bezeichnet werden teilweise und was da als Motive genannt werden, das ist mir gar nicht so eingängig. Ja, also das ist, da gab es auch schon ganz seltsame Beispiele, die ich dann so aus vergangenen Videobeiträgen und so weiter gesehen habe, was da von der entsprechenden Energielobby dann verwendet wird auch. Ja, aber das ist halt das Übliche. Ja. Wir nennen uns Namen und. Ja, klar. Also, das ist halt, wenn man nicht miteinander diskutieren will, dann sagt man das andere so in die Spacken und dann. Wie viel hast du jetzt rausgeschickt eigentlich von deinen Spacken? Ja, das waren so 35 oder so. 35? Es gibt echt nur 35 Spackeria-Fans. Tja. Okay. Es hat aber nochmal zurück, du hast hier noch irgendwie so andere Sachen zu Fukushima aufgeschrieben. Das ist irgendwie auch fast müßig, irgendwie sich da an Details aufzuhängen, finde ich, weil es ist halt einfach so, Informationen gibt es momentan einerseits halt die offiziellen und andererseits die sagen, ihr lügt doch alle und ich denke, in 10 Jahren kann man das große Enthüllungsbuch lesen. Aber vorher. Ja, ich finde so. Es ist schwierig. Also die Informationslage ist seltsam, das sehe ich auch so, aber ich finde auch den Abklang jetzt der Information, also der des Interesses an der Informationsbereitstellung der Medien finde ich auch anstrengend eigentlich, weil es halt so ein Aufmerksamkeitsrhythmus ist und ansonsten nichts, weil das Ding ist nach wie vor am Havarieren ohne Ende. Es wird eigentlich alles viel schlimmer und es wird im tendenziell eher weniger berichtet, weil es jetzt nicht mehr so reißerisch ist, weil schon irgendwie das Ding weg ist. Die Naturkatastrophe ist schon passiert und jetzt Ich habe so das Gefühl, es setzt halt gerade so eine gewisse Art und Weise, es ist so eine gewisse Routine ein in Sachen Fukushima-Berichterstattung. So, ja, ist immer noch alles nicht so toll und jetzt haben sie gerade Kunstharz am Start. Jetzt probieren sie gerade das und das und dann machen sie eine Zeltplane drüber und dann Ich meine, sie sind natürlich auch ein bisschen im Dilemma an der Stelle, weil so die Basiswissen haben sie abgeklopft, das mit ihren Sondersendungen von den entsprechenden Formaten, die sie so haben und Live-Wissen ist schwierig, weil da wird gebastelt ohne Ende und kommt wenig Information raus. Also was ist da auch nachrichtenwürdig an der Stelle? Ja, was ich aufgeschrieben hatte, war irgendwie, dass eben so eine, dass es zumindest eine Messung von Plutonium außerhalb des Reaktors gab, schon eben jetzt inzwischen anderthalb Wochen her. Und die so ein bisschen zurückgehalten wurde auch. Das ist eigentlich das Spannendere. Aber was das genau bedeutet, weiß ja auch wieder keine. Ja, dann gab es ja darauf die Meldung so, ja nee, das war irgendwie jetzt nicht mehr Plutonium, als man so grundsätzlich so messen kann. Ja, und dann darauf die Meldung, ja nee, wir haben uns aber dann doch wieder getäuscht. Ja, also das ist die Nachrichtenlage ist momentan schon auch so, dass man zuerst das berichtet, dann das revidiert und dann sagt, oh, wir haben uns aber doch getäuscht. Und irgendwann hat man dann nicht mehr den Überblick, was jetzt eigentlich Stand der Dinge ist, sondern man hat nur noch so gegenseitige Berichtigungen irgendwie am Start und kriegt das gar nicht mehr runtergedeichselt, was jetzt eigentlich passiert. Ja. Das finde ich aber auch ein sehr spannendes Dilemma, wenn also so aus Informationsweiterleitungssicht, ich habe ja auch irgendwie eine Geschichte, während ich das aktiv verfolgt habe von den Atompiraten, da geretweetet, wo dann gemeint wurde, schon die Grenzwerte mit dem Tokio oder Wasser werden überschritten. Und der hat sich halt vertan. Da hat er in dem Zeitpunkt, in einem Ding keine Quelle angegeben. Ansonsten war der eigentlich immer relativ gut mit Quellen und so weiter. Und ich hatte halt schon so ein Vertrauensding. Und dann habe ich auch gedacht, scheiße, jetzt habe ich da irgendwie Mist wieder weitergeleitet. Das ist eigentlich, also, aber es passiert halt auch ein bisschen ab und zu an der Stelle. Und aber eigentlich dieser Hin und Her verunsichert natürlich noch mehr, als es irgendwie dann ein Informationsgehalt bringt. Ich bin hin und her gerissen. Mich würde es weiter interessieren. Ich weiß, ich komme im Moment nicht an bessere Informationen ran. Ich meine, das Interessanteste war dann noch so die Luftfotos, die da so geleakt sind, die dann einfach nochmal das Ausmaß der Zerstörung, also da drin, nochmal in HD zeigen, anstatt in NTSC-Bildern. Und ja, also das Ding hat halt das Problem, dass es einfach zu langsam passiert. Ja. Also dass einerseits halt zu langsam Informationen da rauströpfeln und andererseits, dass halt der Prozess an sich auch so ein langsamer ist. Da kommt unsere Medienlandschaft nicht mit zurecht, wenn irgendwie langsam die Welt untergeht. Wenn der Weltuntergang länger als zwei Wochen dauert, das ist nicht managebar. Da müssen wir dann irgendwie zwischendurch mal Germany's Next Topmodel senden, sonst weiß nicht. Ja. Ja, das ist mir jetzt zu platt. So bin ich halt. Aber wir spielen auch Tiny Wings unterwegs und sind auch nicht nur deprimiert von irgendwelchen Geschichten. Nein, also das ist schon auch so ein bisschen Belustigung und Brot und Spiele. Ich will mich jetzt da gar nicht unbedingt so wahnsinnig abgrenzen von, aber ich sage halt einfach so, dass wir damit halt nicht zurechtkommen, wenn jetzt sowas länger als zwei Wochen dauert. Ja, da sind wir einfach nicht dafür, da ist nichts für gemacht. Ja, also. Ja, das wird halt irgendwann auch so Hintergrundthema wie Krieg in bitte Land einsetzen. Ne? Also ja, ist halt immer noch so und nicht so toll, aber kann man jetzt auch nichts machen. Ja, mal gucken. Also das ist auf alle Fälle eine Größenordnung, die nicht ganz aus den Nachrichten rausbleiben wird, was da passiert, leider. Also es wäre schöner, wenn es eine Anekdote wäre, aber noch würde, aber das ist nicht abzusehen. Nun ja. Kommen wir zu anderen Themen, nämlich in der Form von Hörerkommentaren. Lass uns doch einfach mal den ersten spielen. Hallo ihr Fanboys. Ich spare mir jetzt mal das ganze Gelobhudel da am Anfang, weil wenn ihr nicht gut wärt, dann würde ich euren Podcast nicht hören und würde garantiert auch kein Audiobude hier aufnehmen. Das ist ganz klar. Ich habe eine Frage zu SSDs. Da ist jetzt kräftig Bewegung im Markt. Die neue Vertex 3 von OCZ ist draußen. Von Intel gibt es die 520er Serie. Eine 320er Serie habe ich heute gesehen, ist auch rausgekommen. ihr müsst mir mal auf die Sprünge helfen. Ist es jetzt wichtiger, einen schnellen Datendurchsatz zu haben oder mehrere IOs per second? Mehrere Operationen, IO-Operationen. Da wäre sogar die 320er Intel wäre da schneller als die 520er Intel. Ihr sagt, ich habe öfter schon gehört, ihr habt gesagt, macOS profitiert von schnellen IO-Operationen bei Festplatten und das wäre die Stelle, wo es am meisten ausbremst. Helft mir mal auf die Sprünge und das interessiert bestimmt auch andere. Macht weiter so. Ciao. SSD. SSD, ja, ein Thema ohne Boden. Und irgendwie ist man, also ich war irgendwie als 16-, 17-Jähriger, war ich so der totale Benchmark-Freak und wusste irgendwie auswendig, wie viele X, Y kann und was jetzt gerade das Allerbeste ist im Wochentakt. Mittlerweile, man wird alt, man kümmert sich nicht mehr drum, wenn man was braucht, fragt man auf Twitter, was gerade in ist und kauft das. Aber so an sich muss man sagen, um die Kurve zu kriegen, das Tolle an so einer SSD ist jetzt nicht unbedingt das, dass sie relativ schnell Daten am Stück durchschiebt, sondern dass du einen sehr schnellen Zugriff auf diese Daten hast. Ja, also dass halt der Random Access schnell funktioniert, weil der Kopf nicht hin und her fahren muss. Insofern ist so das, was am meisten bringt, in Anführungszeichen, die IOPS, also die IO Operations pro Sekunde. Ja. Umgekehrt muss man dann aber auch wieder sagen, so ich glaube nicht, dass man jetzt den Unterschied zwischen SSDX und SSDY an der Stelle wirklich merkt oder fühlt oder was auch immer. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil also die SSDs, die ich bis jetzt eingebaut habe, die haben halt immer dazu geführt, dass sich der Rechner plötzlich so anfühlt, als wäre da kein Delay mehr, was IO-bound ist. Und deswegen weiß ich auch nicht, inwieweit es beurteilbar ist, ob das jetzt weniger oder mehr ist. Ja, also ich kann ja noch mal kurz ausholen, in der Stelle, wo ich mich viel mit SSDs beschäftigt habe, war wirklich, das ist jetzt ein Jahr oder zwei her, ich weiß nicht genau, wie lange ich jetzt meine Vertex 2 schon habe. Und da war es wirklich noch super wichtig, sich damit gut auseinanderzusetzen, weil die Durchsatzzahlen, die gab es schon immer hoch. Aber der Rest war halt scheiße an dem Ding. Ja, so, da gab es halt mehrere Probleme. Also die Durchsatzzahlen sind eingebrochen, nach einmal komplett beschreiben, weil die Algorithmen, die dafür zuständig waren, dem Controller die Daten zu verteilen, waren scheiße. Und auch OCZ hat da wirklich den größten Mist verkauft. Und auch nach wie vor gilt es ganz, ganz genau zu gucken, welches Modell man denn da kauft. Also was ich jetzt gehört habe, die Intel und die Vertex 3, das sind zwei, da kann ich sagen, die sind okay, ja. Aber ich glaube, auch heute noch wird noch der alte Schund verkauft, teilweise mit alten Controllern. Und das war, und da war halt das Problem, dass der de facto Durchsatz, der Durchsatz war hoch, aber alles andere war scheiße. Ja, daher kommen so die Unterscheidungen, warum man jetzt mehr auf den, auf die IO-Werte gucken sollte und auf Random Access und die Ecke. Allgemein würde ich es auch so sehen wie du, es ist inzwischen an der Größenordnung ein Bereich, wo man es ganz schlecht irgendwie nur merkt dann am Gerät selber. Also ich habe auch so, ich wollte sicherstellen, dass ich nicht verarscht werde. Ja, und ich hatte das damals damit gemacht, dass ich eben so ein Testgerät hatte, wo ich dann ganz klar gemerkt habe, okay, da willst du nicht, da hast du wirklich Beachball und so weiter. Du hast es wirklich ohne jetzt wirklich tolle Messinstrumente zu benutzen gemerkt, da ist was ganz im Argen. Hm. Ja, und bei den neueren Controllern ist es nicht mehr so. Die sind, die taugen alle halbwegs was. Da ist es dann eher ein Größending und ein Preisding, meines Erachtens. Wenn man nicht wirklich die harten Anforderungen hat. Ja, so, und wenn man die hat, dann weiß man auch, was die Anforderungen sind und dann kann man auch dann entsprechend sich mal testweise so eine SSD holen, um dann zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Aber für den Tages, also für so einen normalen Mac-Benutzung ist wirklich die zwei, die du da beschrieben hast, also die entsprechenden aktuellen Intel und die Vertex 3, wobei die Vertex 3 auch neu ist, da weiß ich, müsste ich auch nochmal nachgucken, aber ich habe Gutes drüber gehört, so im Vorbeifliegen. Beides eine solide Wahl. Ja, also das weiter ist dann unser Fanboyismus an der Stelle auch nicht geraten, dass man noch mehr Infos rausholen könnte. Also da was ein bisschen günstiger ist, vielleicht okay, wobei die Größenordnungen bei den großen SSDs nach wie vor so sind, dass die preislich eh in so einer Region sind, wo das ein bisschen günstiger dann im Verhältnis zu dem, was die insgesamt kosten, kaum mehr ins Gewicht fällt. Es ist schwierig. Ich habe nach wie vor meine Vertex 2 zu Hause, bin sehr zufrieden, habe hier die entsprechenden Indie-Links Varianten, also auch noch eine Vertex 2 hier jetzt im großen Gehäuse, weil die günstiger war dann. Mhm. Die kam dann auch nochmal in so einem Mac Pro Gehäuse, also in einem 3,5 Zoll oder was ist das normale? 2,5 und 3,5. Ja. Ich war jetzt schon wieder so eins weiter und wollte sagen, so ich habe eine Intel Postwill eingebaut bei mir damals. Aber ich denke, abschließend kann man einfach festhalten, so wenn man was Ordentliches kauft, dann ist auch schon Wurst. Ja, und die zwei Dinger sind ordentlich. Genau. Und an dieser Stelle unterbrechen wir diese Sendung für eine geschickt platzierte Schleichwerbung. Ja, hallo liebe Fanboys, hier ist der Felix aus Stuttgart. Ich höre regelmäßig euren Podcast und bin ein sehr großer Fanboy von euch. Vorletzte Folge habt ihr einen Service erwähnt, blazekitten.com. Fand ich ziemlich toll, kannte ich noch nicht und als Webdesigner bin ich auch immer sehr erfreut, wenn ich so Platzhalterbildchen ohne eigene Arbeit in mein Layout packen kann. Das mit den Katzen ist auf Dauer allerdings etwas blöd, fand ich, besonders wenn man auch mal dem Kunden einen Link zum Entwicklungsserver schicken möchte. Deswegen habe ich und ein Kollege von mir einen ähnlichen Service programmiert, der es dem Webdesigner erlaubt, zusätzlich zu den Pixelmaßen auch noch eine Kategorie zu wählen. Wir haben bis jetzt 10 Kategorien, so Tiere, Natur, Fashion etc. Und da kann man sich entsprechend seiner Kategorie ein schönes Platzhalterbild erzeugen lassen. Am besten mal reinschauen, das Projekt heißt Lorem Pixum. Die Adresse ist www.lorempixum.com. Pixum schreibt sich mit X. Probiert es aus. Hinterlasst einen Kommentar. Bis bald, euer Felix. Ja, ist doch... haben wir auch irgendwie geholfen, die Welt ein Stück anders zu machen zumindest. Nicht unbedingt besser, weil weniger Katzen sind jetzt nicht unbedingt gut. Und ich kann das eigentlich auch nicht unterstützen, dass weniger Katzen irgendwie so auf Webseiten passieren. Aber an sich, wenn es dann unbedingt sein muss, wenn man so die Krawatte ein bisschen zu eng gezogen hat und oder zumindest die Leute, für die man arbeitet und die keine Katzen sehen wollen, dann ist es, glaube ich, ganz nett so als Service. Ja, also ich finde, ich bin begeistert, finde ich gut. Also gerade wenn er sagt, das hat er jetzt gerade frisch aufgezogen. Ich meine, das ist ganz frisch. Wenn ich noch in der Ecke arbeiten würde, ist super praktisch an der Stelle. Und Name auch toll gewählt, Lorem Pixum, finde ich großartige Geschichte. Und also darf sich hier... Muss man vielleicht kurz erklären an der Stelle. Das ist eine Referenz auf Lorem Ipsum, was so dieser... ich sollte nicht mit schweren Dingen spielen, wenn ich rede. Lorem Ipsum, live dabei, meine Damen und Herren. Live dabei. Wie sich Martin die Hand amputiert. Lorem Ipsum, dieser Fülltext, den man sich gerne generieren lässt von diversen Online-Generatoren, der irgendwie so auf einem Pick-Latin-Text von irgendwas basiert und halt so Textwüsten auffüllt, wenn man die Texte noch nicht hat. Und Pixum statt Ipsum an der Stelle dann für die Pixel. Ja. Ja, lustiges Ding und wenn ihr gegen Katzen allergisch seid, dann bestimmt auch eine Alternative. Ja, Abstract Animal City Food Nightlife Fashion People Nature Sports. Genau. Technics, ja, das Technics ist so ein bisschen komisch. Oder? Ja, da kommt als erstes auch, also ich habe es probiert und dann kam so ein Foto von einem Technics Kopfhörer. Also von der Firma, aber es ist schon auch Technik, glaube ich, gedacht. Ja, ja, jetzt ist hier so. Ja, also ich habe auch schon Widerstand. Kopfhörer habe ich auch schon gesehen jetzt. Und so, ja. Also, Da kommt auch jedes Mal was anderes natürlich. Genau. Ist das bei Kitten auch so? Ich dachte, dass bei jeder Größe. Place Kitten hat konstante Kätzchen pro Größe. Ja. Aber jeder will. Zeig mal das dann den Kunden und dann ist auf einmal, zeigt man das der Technics und dann kommt da ein Sony-Bild vorbei. Naja, ist ja auch nicht falsch, weil dann wissen sie, dass das noch nicht final ist. Das ist ja auch was, was man vermeiden will, dass der Kunde denkt, das wäre schon fertig. Das passiert ja leider sehr schnell. Ja. Manchmal. Ja. Aber wir haben auch noch eine Frage und nicht nur Werbung und die spielen wir. Hallo Fanboys, hier ist der Sebastian aus Berlin. Ich habe ein kleines Problem mit dem iPhone-Sync. Und zwar geht es um Folgendes, dass Podcasts und Videos, wenn sie abgespielt werden, sich nicht mehr die Position merken oder auch wenn sie komplett durchgespielt wurden, sie eben komplett gespielt wurden. Es wird angezeigt, dass sie ungespielt sind und dementsprechend nicht beim Sync von meinem iPhone gelöscht. Das Problem tritt erst seit kurzer Zeit auf, einer Woche ungefähr. Ich habe nicht bewusst irgendetwas in meinem Setup geändert. Habe auch Podcast-Sync komplett aus und wieder angeschaltet, sodass erstmal alle Podcasts entfernt werden von meinem iPhone. Das ändert nichts. Reboote ich zwischendurch mein iPhone, tritt das Problem nicht auf. Schließe ich es danach aber wieder an mein Mac an und synchronisiere es mit iTunes, ist das Problem wieder da. Kann ich vielleicht irgendwelche Preferences löschen oder Caches löschen oder sonst irgendetwas tun, was das Problem beheben könnte? Habt ihr vielleicht eine Idee? Wäre toll, wenn ihr mir helfen könnt. Toller Podcast, weiter so. Schöne Grüße aus Berlin. Ciao. Ja, schöne Grüße zurück erstmal. Genau. Und ansonsten gucken wir uns beide erstmal dumm. Was war denn jetzt die Problembeschreibung eigentlich, die genau ist? Es synkt nicht, also der Zustand von diese Positionen, Playcounts und Positionen von Podcasts funktioniert nicht mehr zu synken. Okay, nur das nochmal. Und nach dem Neustarten funktionieren sie dann kurz, bis man dann wieder einmal gesynkt hat. Das habe ich nicht verstanden. Also was kann da kurzzeitig funktionieren? Ja, also ist mir auch ein Rätsel, wie das so sein kann. Also einerseits, einfach grundsätzlich, was ist überhaupt jetzt die Situation? Ich habe so verstanden, dass es, wenn das neu startet, ja, und dann synkt, ja, dass es dann einmal beim Synken klappt, aber danach wieder nicht mehr. Ah, okay, gut. Also zumindest habe ich das jetzt verstanden. Ja. Schwierig zu beurteilen, so meine Herangehensweise wäre so, das iPhone mal platt zu machen. Ja, also so schlimm das jetzt auch klingt. Es gibt dann so Neues aus der iPhone-Esoterik, kann ich auch noch berichten, weil das macht ja so die Runde, dass man irgendwie die Netzwerkeinstellungen zurückstellen soll. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist plötzlich wieder alles toll. Das ist so das PRAM-Zeppen des iPhones jetzt mittlerweile. Hat bei mir noch nie irgendwas gemacht, aber sei auch mal erwähnt. Und ansonsten, auch wenn das jetzt wieder so der auf tote Pferde einschlagen ist an der Stelle, Jailbreak, läuft da vielleicht irgendwas? Ist da irgendwie irgendwas im Hintergrund aktiv? Keine Ahnung, könnte auch sein. Was mir noch einfällt, ist so die alte Anekdote, dass ich ja meine iTunes-Library mal an zwei Rechnern hatte, mit derselben ID und dann immer die Apps hin und her gesynkt hat, fleißig und immer was vergessen hat. Und wenn man es an mehreren Rechnern ansteckt, könnte man auch noch überprüfen, was denn wie die Library so aussieht, ja, dass er auch wirklich nicht da irgendwas überträgt, weil bei mir war es zwar so eingestellt, dass er hier nicht synkt, aber dadurch, dass die iTunes dieselbe ID hatte, dadurch, dass ich es von dem Backup eben oder von der Migration gemacht habe, also ich habe praktisch meinen Rechner damals verdoppelt, war es dann so, dass auch ohne Einstellung von Sync er irgendwas gemacht hat an der Stelle. Also wenn an mehreren Rechnern dran, dann könnte man mal die iTunes-Library entsprechend verändern, dass die nicht die gleiche ist. Ansonsten wird es dann auch schon wieder schwierig. Ich habe zum Beispiel auch wenn wir schon dabei sind, kann ich auch mal über meine. Kurz bevor du über deine Probleme noch, vielleicht auch mal den Mac neu starten, falls das noch nicht passiert ist. Hilft ja auch ab und zu. Wenn ein iTunes-Service irgendwie hinkt, dann. Ja. Aber zurück zu deinem Problem. Bei mir ist es ja nach wie vor so, dass ich, wenn ich Podcasts auf mein Gerät synke und dann starte, Podcasts zu hören, dann ist es ihm total egal, welchen Podcast ich antappe. Er startet immer den ältesten, also den in der Liste ganz oben. Faszinierend. Da muss ich wieder Pause drücken, rausgehen und nochmal umstellen. Das habe ich seit einem halben Jahr oder so und ärgere mich jedes Mal wieder, aber ignoriere es dann auch wieder sehr erfolgreich. Und da tut sich auch irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ob das jemand anders schon hat. Auch, also ich freue mich durchaus über Kommentare von Leuten, denen das auch passiert. Ich habe die Einstellung so, dass ich die letzten, die aktuellsten drei, glaube ich, von ausgewählten Podcasts synke. Und da passiert es. Und was mir auch passiert ist, dass er ab und zu die Position und den Playcount nicht synkt. Aber das ist ab und zu. Also ich habe nicht, das ist konstant ab und zu. Das ist wirklich so. Ich umgehe das halt dann immer, dass ich die Podcasts dann per Hand lösche, die entsprechend, die mich da nerven, die da irgendwie nicht so angehen. Aber es ist bei weitem nicht bei allen, also es ist nicht konsistent bei allen. Also bei Tims Podcasts passiert mir das zum Beispiel, dass die nicht, also ich höre die komplett durch und dann Pustekuchen. Ja. seltsam. Also ich habe dahingehend leider keine Probleme, über die ich jetzt referieren könnte. Es funktioniert alles so weit, wie es soll. Ich muss halt für meine Fälle auch wirklich eingestehen, ich bin halt nicht bereit dazu, das so zu reproduzieren, dass ich sinnvolle Aussagen dazu treffen kann. Mhm. Weil man müsste ja wirklich jetzt hergehen, dann ein Stück anhören, dann wieder synken, dann wieder raus, dann gucken, ob es denn so weit ist. Dann müsste ich was wirklich realistisch komplett bis zu Ende hören, weil wenn ich wieder komplett bis zum Ende spule, ist es vielleicht auch wieder ein bisschen was anderes. Und der Aufwand, diese Probleme irgendwie, also ich bin vielleicht Hessi fragen. Naja, oder vielleicht auf Android umsteigen, das ist auch immer noch eine Alternative. Ja, ja. Gut, wollen wir das an der Stelle mal dann mit der Problembehandlung soweit abschließen und überleiten zu einem, was man mit seinem iPhone sonst noch so alles tun kann, Thema. Oder eher zu einem Thema, so wovon man möglichst weit Abstand nehmen sollte, wenn man dann in Zukunft noch irgendwelche Arbeit gemacht bekommen will. Ja. Oder gemacht. Definitiv. Es ist nämlich was passiert. Und zwar Tiny Wings, was wir letztens schon mal erwähnt haben, hat Game Center Support bekommen. Hab mir das schon mal erwähnt. Ja, ja. Habe ich da geschlafen? Ich habe dich, glaube ich, gefragt, ob wir es noch nicht erwähnt haben. Ich habe gemeint, dann habe ich es, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Aber vielleicht habe ich es dann auch trotzdem nicht erwähnt, obwohl ich gefragt habe. Ich glaube, du hast gefragt und wir haben wir es erwähnt oder nicht? Naja, dann habt ihr es jetzt doppelt. Genau, es ist jetzt auf jeden Fall irgendwie Tiny Wings, ein Button, in Anführungszeichen, Steuerung, kleiner Vogel. Den kann man, wir haben es schon mal gemacht, weil ich erinnere mich gerade damals, wie wir es damals behandelt haben. Auf jeden Fall, diesen Vogel, den kann man dadurch, dass man auf den Screen tappt, schwerer machen oder aerodynamischer. Mhm. Und das führt dann dazu, dass er so in Täler schneller hineinfällt und wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt wieder loslässt, aus diesem Tal schneller herauskommt, als er hineingefallen ist, was dann dazu führt, dass dieser Vogel Inseln überfliegt, indem er eben durch Täler durchsurft, sozusagen. Was nämlich dann auch mehr oder weniger Sinn der Übung ist von diesem Spiel. Folge 10. Folge 10. Gut, an der Stelle linken wir zu Folge 10 und ihr bekommt dann eben nicht mehr weiter gesagt, um was es eigentlich geht. Aber es ist ein sehr süchtig machendes iPhone-Spiel, das irgendwie jetzt auch seit, oder war es auf Platz 1 im App Store und ist es immer noch, weiß ich gar nicht. Es war lange Zeit auf Platz 1 und ist immer noch in den Top 10. Ja. Und da jetzt eben Game Center Unterstützung auch noch, das heißt, man sieht jetzt auch noch, wie toll die anderen so sind und wie schlecht man selbst ist und kann das als Ansporn nehmen, das zu ändern. Und das ist dann in mehreren Kategorien. Ja, ja, so. Irgendwie diverse Spezialkategorien, die da irgendwie so wie hoch und wie weit und wie viele Punkte und was nicht alles. Ja, also wer zu viel Zeit hat, für den ist das definitiv so eine Empfehlung. Ja, es macht irre Spaß. Es ist halt so dasselbe wie bei Trials. Einfach immer wieder neu starten und einer geht noch und einmal mache ich noch und dann ist eine Stunde um, dann sind zwei Stunden um und dann hat man den Score schon geschlagen, aber dann denkt man, ach, lang hält es eh nicht, weil da wird ja wieder geschlagen und das ist mal so ein Moment, wo Game Center für mich so richtig funktioniert und auch gleichzeitig nicht, weil es halt arschlahm ist, bis die Highscores immer anzeigt. Tja, genau. Aber Tiny Wings mit Game Center, vielleicht jetzt nochmal ein Grund, sich das anzuschauen. Mich hat es diese Woche leider jetzt auch erwischt. ja. Du hast dich ja lang gewehrt. Ich habe mich lang gewehrt, aber jetzt bin ich dann doch auch ein Opfer. Und auch noch was jetzt auch schon ein bisschen ältere News ist, aber ein spannendes Ding ist, finde ich, ist Boxer, Boxer.com, ja. Also Boxer. Boxer ist im Endeffekt eine sehr schöne Verpackung um die DOS-Box drumherum. Mhm. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen älter schon seid oder... Ja, muss man ja schon dazu sagen. Ja, ja, ja. Oder mal Interesse daran habt, wie das früher so war mit diesen Spielen auf diesen komischen Intel-Computern, dann könnt ihr da alle Spiele, die so unter DOS liefen, jetzt auch auf eurem aktuellen Mac starten und installieren und benutzen. Und ich finde es erstaunlich, wie viel gutes Zeugs da noch gibt. Ja, ja. Also DOSBox ist jetzt schon älter und gibt es auch schon seit Jahren schon für Mac OS X und davor auch schon lange für Linux und Co. Ist eben eine Abstraktion von so einer 386er Maschine mehr oder weniger, wo halt DOS 6. irgendwas draufläuft. Da kann man also die alten Spiele, wie man sie von damals kennt, dann auch spielen, inklusive Soundblaster, Emulation und was nicht alles. Boxer macht da eben noch einen schönen Rahmen außenrum, dass das dann sehr meckig aussehen lässt. Ja, da kannst du irgendwie so die Commander Keen-Schachtel anklicken und dann spielst du Commander Keen. Ja, und das ist irgendwie, es ist alles so, es ist sehr rund, man muss nichts einstellen und es funktioniert einfach out of the box sozusagen. Es sind auch schon Spiele dabei eben mit Boxer, unter anderem Commander Keen. Also halt die Share-Version oder Demos oder halt. Ich glaube, Commander Keen ist frei, so komplett. Ja. Okay, weil bei Epic Kimball ist es die Demo-Version, bei Ultima Underworld ist es die Demo-Version. Und bei, was ist das Viertes noch dabei? UFO, glaube ich. XCOM, ja, ist es, glaube ich, auch die Demo-Version. Ja. Ja. Naja, aber Commander Keen ist eine meiner Kindheitserinnerungen definitiv. Ja, mir ging es so mit Ultima Underworld, wie ich das wieder gesehen habe. Da hab ich mir, also einerseits gedacht, cool. Ja. Hm. Andererseits auch, boah, mit was hast du dich da damals abgegeben? Weil in der Emulation läuft es, einerseits läuft es in der Emulation flüssig und ich wusste ganz genau, damals auf meinem Rechner musste ich halt echt die Texturen ausschalten und da, also es ist ja eh so, dass von den 320x200 Pixel, ja, muss ich mal so geben, so weniger als das iPhone, und zum, also es ist nicht Retina iPhone, ein halbes iPhone war dann eh nur ein Viertel vom Bildschirm benutzt in der Mitte, um die Grafik anzuzeigen und darum nur so ein bisschen Bedienzeug. Hm. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich die alten Spiele so ansehe, was für eine Ästhetik da trotzdem noch gelungen ist und wie viel spielbar da noch ist. Und da gibt es auf alle Fälle jede Menge Perlen. Und wenn ihr da entsprechend auch noch Erinnerungen habt, dann packt mal wieder was Altes aus, einen Dungeon Master oder einen, ich bin ja immer wieder ein Freund von Lands of Lore und spiele das dann immer wieder mal den Anfang zumindest. Wobei man da zum Beispiel sagen muss, da braucht man trotz Boxer dann noch ein paar Optionen, die man aber einstellen kann auch. Also es gibt für die DOS-Box so ein Textfile, das im Endeffekt alle einzelnen Optionen setzt und Boxer zeigt einem dann nur so ein paar in der UI und den Rest kann man aber beim jeweiligen Spiel in so einer entsprechenden Config-Datei noch eintragen. Und bei Lands of Lore ist es zum Beispiel so, dass man den CPU-Typ auf 386 stellen muss, sonst kackt's ab. Mhm. Tolle Sache, alte DOS-Spiele kann man sich gut versenken also, und sind auch wirklich, also muss man sich nur die guten Klassiker raussuchen und dann hat man auch viel Spaß. Ja, die Empfehlung kostet auch nichts, hat eine lustige Webseite, inklusive einer lustigen Spendenaufrufseite. Genau. Sollte man sich mal durchlesen und durchklicken und runterladen, was nicht alles. Ja, die alten Spiele kosten halt theoretisch, wenn man sie noch irgendwo überhaupt erstehen kann oder man hat noch eine Box irgendwo. Auch dazu gibt es einen sehr schönen Paragraphen auf dieser Webseite, die ich damals in diesem Zug dann nochmal auch das lesenstechnisch ans Herz legen würde, weil Webseiten liest man ja heutzutage nicht mehr. Aber da lohnt sich echt mal so, diesen Text so buchstabenweise gehirntechnisch aufzunehmen, weil das ist recht lustig. Ja. Gut. Das soll es dann auch thementechnisch schon gewesen sein. Es gilt noch aufzuklären den Rausschmeißer vom letzten Mal, weil der ein oder andere hat nicht ganz verstanden, was Bertrand da sagt. Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Er hat gesagt, above all, no polling. Ja, also man soll nicht, wenn man ein Netzwerk programmiert, immer nachfragen, gibt's was Neues, sondern sich eben Bescheid sagen lassen und nicht immer nur am Strohhalm ziehen, sondern darauf warten, dass mal was kommt aus dem Strohhalm. Ja, ja, das ist ja so ein, wenn das Internet diese Nachricht auch bekommen hätte, wäre auch schön gewesen, dann wird RSS jetzt anders funktionieren. also das ist schon auch, ist das mal ein großes Ding dann damals auch? Also so ein paar von diesen Weichenstellen, die ihr da so gesagt habt, sind einfach wichtige Grundsatzgeschichten. Ja, also manche Programmiermodelle passen halt einfach nicht. Und das ist halt so eine Ansage davon. Wenn man gut Netzwerk programmieren will, dann macht man alles eventbasierend. Also so, dass man eben da sind Daten da und dann agiere ich. Und ich frage mich ständig, ist hier irgendwas? Das ist auch so eine Geschichte, die eigentlich eigentlich so eine alte Chose ist, ja. So, also auch so beim Joystick und bei der Tastatur früher halt immer abgeprüft, ob irgendwie ist denn der Jetzt-Zustand abgeprüft. Man muss es oft genug abprüfen und man hat den kompletten Computer im Griff gehabt und wusste die Timings, dass das alles passt und hat halt immer diesen Zyklus verschwendet dann dafür an der Stelle, so ungefähr. Aber da ging es ja auch nicht anders, da war es auch so gedacht. Inzwischen halt bitte nicht mehr. Nicht mehr immer fragen, ist was da, sondern sich benachrichtigen lassen. Und im Internet halt nicht, weil RSS-Feeds, da fragt man immer, ist noch was da. Hups und pup. Gibt was Neues? Ja, ja, das unterstützt aber keiner. Ja. Aber die Menge an iTunes-Zugriffen auf Podcast-Feeds, wo sich nichts getan hat. Ja, da gibt es ja irgendwie jetzt auch diesen anderen neuen Podcast von Herrn Pritlaff, um halt an der Stelle gleich ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ich habe es mir angehört, ich fand es ja gut. Das klingt jetzt so, als wäre das nicht zu erwarten gewesen. Also, nicht, dass ich mich jetzt selbst so loben würde, aber es klang so überrascht. Es war ganz gut eigentlich dafür, dass du dabei bist. Nee, ich habe mir die... Das Themenspektrum war mir unklar da am Anfang der Folge und euch ja auch ein bisschen. Ja. Hauptsache mal angefangen. Hauptsache mal angefangen und auch so ganz, ganz gut da jeweils ein bisschen angegrast, die Themen. Was ich spannend fand, so, es war so 10 Minuten Stille noch hinten drauf. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Hätte ich vielleicht auch direkt Tim sagen sollen, anstatt jetzt hier im Podcast. Das ist jetzt ein bisschen um die Ecke, ja. Also, aber alle anderen können sich ja jetzt live davon überzeugen, wie das Ende aussieht. Lautsprecher ist der Podcast und das kann auch. Dieses Mal noch mit mir und nächstes Mal kann ich dann auch zuhören, weil ich nicht dabei bin. Und ich freue mich dann auch schon auf die nächste Folge sozusagen. Das dann als eingeschobene, spontane Kurzwerbung für eigene Dinge. Ansonsten haben wir es jetzt dann wirklich und sagen dann auf Wiedersehen, bevor der Rausschmeißer ertönt. Genau, wo ich ja gar nicht weiß, was da jetzt kommt. Hahaha. Ich behaupte jetzt, ich tue jetzt einfach so, als hätte ich schon einen, ja, und du wüsstest es nur nicht. Ah, okay. Es wäre nicht so, als würde ich den jetzt noch nachher raussuchen, weil ich es wieder verplant habe, gleich einen zu machen. Ja, wir wollen diese Legende aufrechterhalten, dass wenn wir so agieren, dass wir gut dann vorbereitet sind. Nicht wissen oder schon wissen. Nee, du negierst ja das alles gerade. Das ist ja ungefähr, nee. Also die Nachrichtenlage ist unklar. Nachrichtenlage ist unklar. Es gibt vielleicht einen Rausschmeißer oder nicht. Und bis dahin, viel Spaß mit der nächsten Woche und man hört sich wieder. Jo, Servus. Ciao, ciao. Die kontrollierte Wohnungslüftung Wester Air Control verbindet gute Luft und Wärme. Ja, man fühlt sich richtig wohl. Unser gut geschultes Mitarbeiterteam ist motiviert, weil die Zufriedenheit unserer Kunden groß geschrieben wird. Filterluft und Abgastechnik, Vestaflex. Kompetent, schnell, zuverlässig, Vestaflex. Wir schaffen Lebensräume, Gesundheit, Wohnen, Umweltschutz. Vestaflex, Verbindungen, die sich auszahlen. Zum Leben, stets tragen wir dazu bei. Mit Carbonit-Filtern bleibt schadstofffrei. Der Verkauf von Wester-Rohrmaschinen, auch das ist unser Geschäft. Fragen Sie uns noch heute, es passt bestimmt perfekt. Filterluft und Abgastechnik, Vestaflex. Kompetent, schnell, zuverlässig, Vestaflex. Schaffen Lebensräume, Gesundheit, Wohnen, Umweltschutz. Vestaflex, Verbindungen, die sich auszahlen.